Kundgabe 6932. Empfangen am 1.10.1957. Die Brücke zu mir ist Jesus Christus. Für euch alle habe ich mein Blut vergossen, die ihr in Sünde und Unseligkeit lebet, die ihr noch das Erdenkleid traget, das Beweis ist für einen Zustand, der nicht mein Wille und nicht mein Werk ist, sondern euren eigenen Willen und dessen Ausführung zur Begründung hatte. Ihr seid als Mensch unvollkommene Geschöpfe, denn ihr seid abhängig von einer höheren Macht. Ihr seid nicht freie, kraftvolle Wesen, die uneingeschränkt wirken können, denn ihr hattet euch selbst die Freiheit und die Kraft verscherzt. Ihr hattet auch das Licht der Erkenntnis hingegeben. Ihr machtet euch selbst zu unseligen Geschöpfen in verblendetem Denken. Und darum wandelt ihr nun über die Erde, und ihr habt die Möglichkeit, euren einstmaligen seligen und vollkommenen Zustand wieder zurückzugewinnen, weil meine übergroße Liebe und Barmherzigkeit euch die Hand reicht, weil ich für euch eine Brücke erbaut habe, die euch die Rückkehr zu mir ermöglicht, weil ich für euch alle das Erlösungswerk vollbracht habe, das die große Schuld tilgte, die Anlass war eures unseligen Zustandes. Ihr Menschen aber seid euch dessen nicht bewusst, dass ihr nur zum Zwecke einer Wesenswandlung über die Erde geht, dass ihr unvollkommen, also unselig seid und wieder vollkommen werden sollet, um auch zu unbegrenzter Seligkeit zu gelangen. Euch genügt dieses mangelhafte Erdendasein, das ihr nicht verlieren möchtet, und darum tut ihr selbst nichts dazu, jene Brücke zu betreten, die ich erbaut habe, um zu mir gelangen zu können. Ihr traget kein Verlangen in euch nach eurer wahren Heimat, weil ihr bar jeder Erkenntnis seid, was ihr uranfänglich gewesen seid. Und ihr würdet diese Erkenntnis gewinnen können, wenn ihr euch nur entschließen würdet, auf Erden ein Leben in Liebe zu führen. Dann würdet ihr auch die Brücke erschauen und sie betreten wollen. Ihr würdet mich und mein Erlösungswerk erkennen und verstehen lernen. Ihr würdet euch zu mir hingezogen fühlen, weil ihr plötzlich die Gewissheit hättet, dass ich allein euch zurückholen kann in euer Vaterhaus. Ich habe für euch alle mein Blut vergossen, auf das es euch reinwaschen sollte von eurer Schuld. Ihr Menschen verstehet diese Worte nicht, solange ihr es an einem Liebeleben fehlen lasset. Dann ist euch sowohl meine Menschwerdung als auch mein Erlösungswerk unverständlich und zweifelhaft. Ihr könnet dann nicht an mich glauben, weil erst die Liebe den Glauben zum Leben erweckt. Aber Liebewerke verrichten könnet ihr, wenn nur euer Wille gut ist. Euer Wille aber ist frei. Der Wille kann jedoch angeregt werden zum Guten, zu gutem Handeln, zu einem Leben in Liebe. Und dieses geschieht durch die Zuleitung meines Wortes. Und so werdet ihr es verstehen, dass es überaus nötig ist, die Menschen immer wieder anzureden und ihnen die Liebelehre zu verkünden, die ich als Mensch Jesus auf Erden predigte. Die Menschen können nur durch Ansprache darauf hingewiesen werden, sich eines Liebelebens zu bemühen. Und sie können dann erst den Glauben gewinnen und bewusst nun zu mir in Jesus Christus kommen, der ich alle aufnehme, weil ich für alle gestorben bin am Kreuz. Aber ich kann die Menschen nicht unter mein Kreuz zwingen. Und freiwillig werden immer nur die kommen, die guten Willens und nicht völlig bar jeder Liebe sind. Obgleich nun mein Blut für alle Menschen geflossen ist, werden nicht alle Menschen in den Segen des Erlösungswerkes kommen. Denn der Wille des Menschen selbst muss bereit sein, sich erlösen zu lassen. Und das bedeutet, dass er mich anerkennen muss, dass er im freien Willen den Weg nehmen muss zum Kreuz, auf dass er sich also in seiner Schwäche und Mangelhaftigkeit mir selbst anvertraut und mich bittet um Hilfe, dass er sich selbst als schuldig erkennt und bekennt und wieder zurückverlangt zu seinem Gott und Vater, von dem er sich einst abwandte, im freien Willen. Er muss die Brücke betreten, das heißt, er muss die Bindung finden von dieser Erde in das geistige Reich. Er muss erkennen, dass nicht die Erde seine Heimat ist. Er muss diese Heimat suchen außerhalb der Erde. Er muss sich selbst als mangelhaftes Geschöpf erkennen und seinen Schöpfer bitten, sich seiner anzunehmen. Es muss das Kind zum Vater verlangen. Dann hat es auch sicher die Brücke betreten, die ich selbst erbaut habe durch meinen Kreuzestod. Und dann wird auch der göttliche Erlöser, Jesus Christus, voll und ganz in seiner Mission erkannt werden, weil er selbst die Brücke ist, die zu mir führt, weil der Mensch dann sicher den Weg zum Kreuz nimmt und ich ihm nun auch die Pforte öffnen kann zur Seligkeit. Amen.